A sua empatia disse-se a caude, a sua empatia disse-se a freit. Tau crax o nhunhe, tau crax o noite leit, tau crax o tida din zweit freit. Die Buam und Madeln hupfen über die Latschen wie die Gans. Die Älteren, sie schnaufen, sie da packen's nicht mehr ganz. A sua empatia disse-se a caude, a sua empatia disse-se a freit. Tau crax o nhunhe, tau crax o noite leit, tau crax o tida din zweit freit. Am Freitag, da packen wir unseren Rucksack zusammen. Am Samstag, da ziehen wir unsere Bergschuhe an. Und dann gehen wir auf die Alm und lassen unsere Sorgen fallen. Denn auf der Alm, auf der Alm, sind alle gleich, alle gleich. Ob sie arm, ob sie arm, oder reich, oder reich. Einer fängt zum Singen an, singen an. Und dann singen alle zusammen. A sua Empathie, das ist ein Gaudi. A sua Empathie, das ist ein Freit. Da kratzen Junge, da kratzen Leute leid. Da kratzelt jeder, den soll frei. Die Buben und Madeln hupfen über die Latschen wie die Gans. Die Älteren, sie schnaufen, sie da packen's nicht mehr ganz. A sua Empathie, das ist ein Gaudi. A sua Empathie, das ist ein Freit. Da kratzen Junge, da kratzen Leute leid. Am Gipfel, da sitzen wir dann alle zusammen und fangen miteinander zum Singen an. Den Thron auf der hohen Alm lasst jeder seine Sorgen freuen. Denn auf der Alm, auf der Alm, sind alle gleich, alle gleich. Ob sie arm, ob sie arm, oder reich, oder reich. Einer fängt, einer fängt zum Singen an, singen an. Und dann singen alle zusammen. A sua Empathie, das ist ein Gaudi. A sua Empathie, das ist ein Freit. Da kraxeln Junge, da kraxeln Leute leid. Da kraxeln Tiere.